Miteinander, sogar hier auf dem Dorfplatz. Wir zwei sind schon seit 10 Kirtäger vor. Ich tanze auf der Welt mit keinem anderen als mit dir. Da schaut's, da kommt die Salome. Und das Gang vorwärts und vor. Was will denn die auf dem Kirtäger? Neue Herzen anbrandeln, das ist doch klar. Ja, geht's ja gar lustig zu. Wird schon auf den Tanzboden gegangen, nicht wahr? Ist möglich. Es wirst du nichts dagegen haben. Wann ich auch mitgehe? Naja, warum nicht? Hingehen kann jetzt. Aber sie ist wegen der Feierskarte. Sie ist der Wachter dort. Und der hat einen starken Verdacht auf dich. Du hast deine Gänz beim Stadl vorbeidrin, der gestern abbrennt ist. Und da glaubt man, du hast ihn anzünden mit deiner Frisur. Das ist so recht abscheulich, was ihr immer habt über mich. Aber Fräulein, ich bin die Einzige im Ort, die solche Haare hat. Für die Schönste wollt ihr mich nicht gelten lassen, drum setzt ihr mich als die Wildeste herab. Das ist der Müll wert, ich wollte die Schönste sein. Schau halt, dass du einen Tänzer findest. Ich tanze mit dir. Was soll ich mir denn sehen? Was fällt dir denn ein? Ein Kerl wie du wird doch wohl eine andere drehen. Ist auch wahr. Man muss sie nicht wegwerfen. Also vorwärts, brodelt nicht so lang herum. Ja, wir kommen ja jetzt. Ja, du, ich tanze nicht. Was ist denn jetzt los?